Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Sechster Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Das Dokument, auf das in diesen Blättern wiederholt Hinweise geschahen, Adrians geheime Aufzeichnung, seit seinem Abscheiden in meinem Besitz und gehütet als ein teurer, furchtbarer Schatz, hier ist es. Ich teile es mit. Der biografische Augenblick seiner Einschaltung ist gekommen. Es ist ja ein Zwiegespräch, das vorliegt. Ein Dialog? Ist es in Wahrheit ein solcher? Ich müsste wahnsinnig sein, es zu glauben. Des Notenpapiers hat er sich bedient. Es fallen immer zwei Zeilen auf das obere Fünf-Linien-System und zwei auf das Basssystem. Aber auch der weiße Raum dazwischen ist durchweg mit je zwei Schreibzeilen ausgefüllt. Nicht mit voller Bestimmtheit ist der Zeitpunkt der Niederschrift auszumachen, denn das Dokument weist kein Datum auf. Soll meine Überzeugung etwas gelten, so ist es keinesfalls nach unserem Besuch in dem Bergstädtchen oder während unseres Aufenthalts dort selbst abgefasst. Entweder stammt es aus einer früheren Periode des Sommers 1912, von dem wir drei Wochen mit den Freunden zubrachten, oder es datiert aus dem Sommer vorher, dem ersten, den sie als Gäste der Manardis verlebten. So schreibe ich denn ab. Weißt du, was so schweigt? Weißt du, was werde schon so schweigt, wenn auch Scham halben werde schon bloß. Schweigen. Weißt du, was wenn auch so schweigt, Scham halben bloß. Werde schon schweigen, wenn auch Scham halben bloß und um die Menschen zu schonen, ei, aus sozialer Rücksicht. Habe es willens steif und fest, dass mir die Anstandskontrolle der Vernunft bis aufs Letzte nicht locker werde. Aber gesehen habe ich ihn doch. Endlich. Endlich. War bei mir hier im Saal. Hat mich visitiert. Unerwartet und doch längst erwartet. Weißt du was, so schweig. Schweige so vor mich hin, schweige es alles hier aufs Musikpapier nieder. Hatte den ganzen Tag, schmerzhafte Kreatur, mit dem leidigen Hauptweh, im Dunkeln gelegen, aber gegen Abend kam Besserung, unverhofft und fast plötzlich. Saß allein hier im Saal, vor mir die Länge des Raums, nahend bei den Fenstern, die mit den Läden vermacht, bei meiner Lampe und las Kierkegaard über Mozarts Don Juan. Da fühle ich mich auf den Plotz von schneidender Kälte getroffen, so, als säße einer im winterwarmen Zimmer und auf einmal ginge ein Fenster auf nach außen gegen den Frost. Jemand sitzt im Dämmer auf dem Rosshaarsofa, sitzt in der Sofaecke mit übergeschlagenem Bein, aber es ist nicht Schildknapp, ist ein anderer, kleiner als er. Kie Costa, ist, was ich rufe. Antwortet die ruhige, langsame Stimme des anderen, eine gleichsam geschulte Stimme mit angenehmer Nasenresonanz. Sprich nur Deutsch. Nur fein Altdeutsch mit der Sprache heraus, ohne einige Bemäntelung und Gleisnerei. Ich verstehe es. Ist grad recht meine Lieblingssprache. Wer sagt du zu mir? Ich mit Gunst. Lass das gut sein. Es ist schon so ein Verhältnis mit uns zum Du-Sagen. Ich starre ins Halblicht. Ist ein Mann, eher spillerig von Figur, längst nicht so groß wie Schildknapp, aber auch kleiner als ich. Eine Sportmütze übers Ohr gezogen und auf der anderen Seite steht darunter rötlich Haar von der Schläfe hinauf. Rötliche Wimpern auch an geröteten Augen. Käsig das Gesicht, mit etwas schief abgebogener Nasenspitze, über quer gestreiftem Trikothemd eine karierte Jacke mit zu kurzen Ärmeln, aus denen die plumpfingrigen Hände kommen. Widrig knapp sitzende Hose und gelbe, vertragene Schuhe, die man nicht länger putzen kann. Ein Stritzi. Ein Ludewig. Ich komme, um die Geschäfte mit dir zu besprechen. Holst du dir deine Sachen? Es ist kein Reden beim Zähneklappern. Und der Frost, von ihm her, dringt mich an, schneidend, dass ich mich schutzlos und bloß fühle davor in meinem leichten Anzug. So ging ich, greife das Reiseplaid und kehre so ausgerüstet an meinen Platz zurück. Ihr seid noch da? Nicht? Wieder nicht? Weil es höchst unwahrscheinlich ist, dass einer sich hier am Abend zu mir setzt. Viel wahrscheinlicher ist, dass eine Krankheit bei mir im Ausbruch ist und ich den Fieberfrost in meiner Benommenheit hinaus verlege auf eure Person. Was für ein Unsinn. So, mein Lieber, bricht deine Krankheit nicht aus. Statt zu folgern, dass ich nicht leibhaftig bin, solltest du lieber schließen, dass ich nicht nur leibhaftig, sondern auch der bin, für den du mich die ganze Zeit schon hältst. Suche dir unter den bäuerischen Zärtlichkeiten eine aus, nach Belieben. Nur, wer mich aber den Herrn Dicis et non Facis nennt, der wohnt in der Fehlhalde. Dicis et non es? Ihr wollt wirklich da vor mir auf dem Sofa sitzen und von außen her zu mir reden auf gut Kumpfisch in altdeutschen Brocken? Ausgerechnet hier in Welschland wollt ihr mich visitieren? Was für eine absurde Stillosigkeit. In Kaisers Aschern hätte ich euch mir gefallen lassen. Zu Wittenberg oder auf der Wartburg, sogar in Leipzig noch, wärt ihr mir glaubhaft gewesen. Aber doch hier nicht. Unter heidnisch-katholischem Himmel. Immer dieselbe Zweifelsucht. Wenn du den Mut hättest, dir zu sagen, wo ich bin, da ist Kaisers Aschern. Geld, so stimmt dir die Sache auf einmal. Ich bin Deutsch, Kerndeutsch meinetwegen, aber doch eben auf alte, bessere Art, nämlich von Herzen kosmopolitisch. Willst mich hier wegleugnen und bringst die alte deutsche Sehnsucht und den romantischen Wandertrieb gar nicht in Anschlag nach dem schönen Lande Italien? Deutsch soll ich sein, aber dass es mich auf einmal auf gut dürerisch nach der Sonne fröre, das will der Herr mir nicht gönnen. Nur eben, dass das Stundglas gestellt ist, der Sand immerhin zu rinnen begonnen hat, darüber wollte ich mich gern mit dir, mein Lieber, verständigen. Außerordentlich dürerisch, liebt ihr's. Erst, wie wird's mich nach der Sonne frieren und nun die Sanduhr der Melancholia? Kommt auch das stimmige Zahlenquadrat? Bin auf alles gefasst und gewöhne mich an alles. Nach eurer Behauptung konversiere ich mit dem schwarzen Kasperlin. Kasperlin, das ist Kaspar, und so sind Kaspar und Samuel ein und derselbe. Lass das gut sein. Aber Samuel, Samael heißt es. Und was heißt Samael? Ich schweige, vertrotzt. Weißt du was, so schweig. Ich habe es übrig für die Diskretion, mit der du die Verdeutschung mir überlässt. Engel des Giftes, heißt es. Ja, entschieden. So seht ihr aus. Ganz wie ein Engel, genau. Wie ein frecher Abschaum, ein Mannsluder, wie ein blutiger Ludewig seht ihr aus. Seid versichert, das ist reiner Zufall, wie ich aussehe. Oder vielmehr, es macht sich so. Es stellt sich so, je nach den Umständen her. Ohne dass ich auch nur Acht darauf gebe. Anpassung, Mimikry, du kennst das ja, Mummschanz und Vexierspiel der Moderatur, die immer die Zunge im Mundwinkel hat. Aber muss zugeben, dass sie nach der anderen Seite hin ihr Passendes hat. Nach der Seite, wo du dir's geholt hast. Und zwar gewarnt nach der Seite von deinem hübschen Lied mit dem Buchstabensymbol. Als du mir einst gegeben zur Nacht den kühlen Trank, vergiftetest du mein Leben. Als du mir einst gegeben zur Nacht den kühlen Trank, vergiftetest du mein Leben. Es hat sich an der Wunde die Schlange festgesaugt. Ausgezeichnet. Es hat sich an der Wunde die Schlange festgesaugt. Wirklich begabt. Wir sahen, dass dein Fall ganz ausgesprochen der Mühe wert. Hat nicht Bismarck sowas gesagt, wie dass der Deutsche eine halbe Flasche Champagner braucht, um auf seine natürliche Höhe zu kommen? Ist mir doch ganz, als ob er sowas gesagt hätte. Und das zu Recht, begabt. Aber lahm ist der Deutsche. Begabt genug, sich an seiner Lahmheit zu ärgern und sie auf Teufel komm raus durch Illumination zu überkommen. Du, mein Lieber, hast wohl gewusst, was dir fehlte, und bist recht in der Art geblieben, als du deine Reise tatest und dir, Salva Venia, die lieben Franzosen holtest. Schweig! Schweig! Aber wir schweigen ja schon an die 5 Jahre lang. Wo doch das Stundglas gestellt ist, der rote Sand zu rinnen begonnen hat, durch die feine Enge. Oh, eben nur begonnen. Wir geben Zeit, reichliche, unabsehbare Zeit. Faselei. Ich fasele keineswegs und mitnichten, sondern rede strikte zur Sache. Überall, wo das Stundglas gestellt und Zeit gegeben ist, unausdenkbare, aber befristete Zeit und ein gesetztes Ende, da sind wir wohl auf dem Plan. Da blüht unser Weizen. Zeit verkaufen wir. Sagen wir einmal 24 Jahre. Ist das abzusehen? Ist das eine gehörige Masse? Da mag einer je länger, je mehr aller Lahmheit vergessen und hoch illuminiert über sich selbst hinaussteigen, nur auf seine natürliche Höhe gebracht durch die eine halbe Flasche Champagner. So wollt ihr mir Zeit verkaufen? Bloß so Zeit? Nein, mein Guter, was für eine Sorte Zeit, darauf kommt's an. Große Zeit, tolle Zeit, ganz verteufelte Zeit, in der es hoch und überhoch hergeht. Und auch wieder ein bisschen miserabel natürlich, sogar tief miserabel. Das gebe ich nicht nur zu, ich betone es sogar mit Stolz. Denn so ist es ja recht und billig. So ist's doch Künstlerart und Natur. Die bekanntlich neigt alle Zeit zur Ausgelassenheit nach beiden Seiten, ist ganz normalerweise ein bisschen ausschreitend. Da schlägt immer der Pendel weit hin und her zwischen Aufgeräumtheit und Melancholia. Das ist gewöhnlich, ist sozusagen noch bürgerlich-mäßiger nürnbergischer Art im Vergleich mit dem, was wir liefern. Denn wir liefern das Äußerste in dieser Richtung. Aufschwünge liefern wir und Erleuchtungen, Erfahrungen von Enthobenheit und Entfesselung, von Freiheit, Sicherheit, Leichtigkeit, Macht und Triumphgefühl, dass unser Mann seinen Sinnen nicht traut, eingerechnet noch obendrein die kolossale Bewunderung für das Gemachte, die ihn sogar auf jede fremde, äußere leicht könnte verzichten lassen, die Schauer der Selbstverehrung, ja, des köstlichen Grauens vor sich selbst, unter denen er sich wie ein begnadetes Mundstück, wie ein göttliches Untier erscheint. Und entsprechend tief, ehrenvoll tief geht's zwischendurch denn auch hinab. Nicht nur in Leere und Öde und unvermögende Traurigkeit, sondern auch in Schmerzen und Übelkeiten. Vertraute übrigens, die schon immer da waren, die zur Anlage gehören, nur höchst ehrenvoll verstärkt sind sie durch die Illumination und den bewussten Haarbeutel. Das sind Schmerzen, die man für das enorm Genossene mit Vergnügen und Stolz in Kauf nimmt. Schmerzen, die man aus dem Märchen kennt. Die Schmerzen, die die kleine Seejungfrau wie von schneidenden Messern in ihren schönen Menschenbeinen hatte, als sie sie statt des Schwanzes erworben. Du kennst doch die kleine Seejungfrau von Andersen. Das wäre ein Schätzchen für dich. Es kostet dich ein Wort und ich führe sie dir zu Bette. Wenn du schweigen könntest, läppisches Wesen. Ich bin doch nicht von der Familie Schweigestill. Bin ganz und gar nicht schweigens wegen zu dir ins heidnische Ausland gekommen, sondern zur ausdrücklichen Bekräftigung unter 4 Augen und zum festen Rezess über Leistung und Zahlung. Soll ich dir sagen, wie es steht und was los ist? Es scheint ja, ich muss hören. Möchtest daneben auch gern und bist wohl content, dass du hören kannst. Ist ja auch vertraulich. Heimliche Welt, in der wir mitsammen sind, du und ich. sind beide recht zu Hause darin, dass reine Kaisersaschen, gut altdeutsche Luft von anno 1500 oder so, kurz bevor Dr. Martinus kam. Erinnere dich nur, wie munter, volksbewegt es war bei euch in Deutschlands Mitten, am Rheine und überall. Hungersnot, Bundschuh, Krieg und die Pest zu Köln, stigmatisierte Nonnen. Da traten die rechten Planeten im Zeichen des Skorpions zusammen. Wie Meister Dürer gar wohl belehrt gezeichnet hat im medizinischen Flugblatt, da kamen die zarten Kleinen, das Volk der Lebeschräubchen, die lieben Gäste aus Westindien ins deutsche Land, die Geißelschwärmer. Geld? Da horchst du auf. Sind übrigens recht gesittet und domestiziert schon längst und nicht mehr so grobe Büffelbossen wie ehedem, mit offener Beul und Pestilenz und abgefallenen Nasen. Kunstmaler Baptist Spengler sieht auch nicht aus, als müsste die Warnungsklappe schwingen. Steht es mit Spengler so? Wieder nicht. Es soll wohl mit dir allein so stehen. Mein Lieber, man hat immer eine Menge genossen. Natürlich ist Spengler ein Esmeraldus. So geht es. Leo Zink, der Faunus Vicarius, ist noch immer davon gekommen, aber den sauberen, gescheiten Spengler hat's früh erwischt. Übrigens sei ruhig und spare dir die Eifersucht auf den. Es ist ein langweiliger, banaler Fall. Wie lange werde ich sitzen und frieren und eurem unerträglichen Gefasel zuhören müssen? Gefasel? Zuhören müssen? Ich weiß, dass ich kein ungebetener Gast bin. Spiele nicht den Belästigten. Kurzum, die Metaspirochitose, das ist der meningiale Prozess. Es steht euch, wie ihr sprecht. Der Ludewig scheint Medizinam studiert zu haben. Nicht mehr als du Theologiam, will sagen, fragmentarisch und spezialistisch. Tatsächlich verfolge ich auf diesem Gebiet beständig mit größter Aufmerksamkeit die letzten Forschungsergebnisse. Einige Doktores schwören Stein und Bein, es müsse Hirnspezialisten unter den Kleinen geben, Liebhaber der zerebralen Sphäre, kurz ein Virus nerveux. Es ist umgekehrt. Es ist das Gehirn, das nach ihrem Besuche lüstern ist und ihm erwartungsvoll entgegensieht, wie du dem meinst. Verleumder, ich habe keine Kundschaft mit dir. Ich habe dich nicht geladen. Der weitgereiste Kunde meiner Kleinen war wohl nicht gewarnt. Und deine Ärzte hast du dir auch mit sicherem Instinkt ausgesucht. Im Adressbuch habe ich sie aufgeschlagen. Was habt ihr mit meinen beiden Ärzten gemacht? Beseitigt. In deinem Interesse beseitigt. Und zwar im rechten Augenblick. Zu früh nicht und nicht zu spät. Sobald sie mit ihrer spezifischen Behandlung die erste gutanbetonte allgemeine Infiltration gehörig eingeschränkt und damit der Metastasierung nach oben einen kräftigen Antrieb gegeben, war ihr Geschäft getan. Warte bis Karfreitag, so wird bald Ostern werden. So halte dein ungewaschen Maul! Potzhundert Gift, hast du vergessen, was du auf der hohen Schule gelernt hast? Dass Gott aus dem Bösen das Gute machen kann und dass die Gelegenheit dazu ihm nicht verkümmert werden darf. Item, einer muss immer krank und toll gewesen sein, damit die anderen es nicht mehr zu sein brauchen. Und wo die Tollheit anfängt, krank zu sein, macht niemand so leicht nicht aus. Schreibt einer im Raptus an den Rand, bin selig, bin außer mir, das nenne ich neu und groß, bin rasend und ihr alle werdet rasend werden, wenn dies zu euch kommt. Gott helfe dann euren armen Seelen. Ist das noch tolle Gesundheit, normale Tollheit? Der Bürger ist der Letzte, es auszumachen. Lange jedenfalls fällt ihm nichts weiter daran auf, weil Künstler nun mal einen Vogel haben. Ruft einer nächsten Tags im Rückschlag, oh blöde Öde, oh Hundedasein, wenn man nichts machen kann, gäb's doch nur Krieg da draußen, damit was los wäre, könnte ich abkratzen auf gute Manier, möge die Hölle sich meiner erbarmen, denn ich bin ein Höllensohn. Ist das eigentlich zu nehmen? Ist es die wörtliche Wahrheit, was er da von der Hölle sagt? Oder ist's nur Metapher für ein bisschen normale, dürersche Melancholia? In Summa, wir liefern euch bloß, wofür der klassische Dichter, der Höchstwürdige, sich so schön bei seinen Göttern bedankt. Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen, ganz. Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen, ganz. Höhnischer Lügner, si diabolus non esset, mendax et homicida. Muss ich dich schon hören, sprich mir wenigstens nicht von heiler Größe und gewachsenem Gold. Ich weiß, dass das mit Feuer statt durch die Sonne gemachte Gold nicht echt ist. Wer sagt es? Hat die Sonne besseres Feuer als die Küche? Und heile Größe, wenn ich davon nur höre, glaubst du an sowas, an ein Ingenium, das gar nichts mit der Hölle zu tun hat? Nun, Dator, der Künstler ist der Bruder des Verbrechers und des Verrückten. Meinst du, dass je ein irgend belustigendes Werk zustande gekommen, ohne dass sein Macher sich dabei auf das Dasein des Verbrechers und des Tollen verstehen lernte? Was krankhaft und gesund! Ohne das Krankhafte ist das Leben sein Lebtag nicht ausgekommen. Was? Echt und unecht? Sind wir Landbescheißer? Wir bieten erst das Rechte und Wahre. Das ist schon nicht mehr das Klassische, mein Lieber, was wir erfahren lassen. Das ist das Archaische, das Urfrühe, das längst nicht mehr Erprobte. Wer weiß heute noch? Wer wusste auch nur in klassischen Zeiten, was Inspiration, was echte, alte, urtümliche Begeisterung ist, von Kritik, lahmer Besonnenheit, tötender Verstandskontrolle, ganz unangekränkelte Begeisterung, die heilige Verzuckung? Ich glaube gar, der Teufel gilt für den Mann, Zersetzen der Kritik, Verleumdung, wieder einmal, mein Freund, Potzfickerment, wenn er etwas hasst, wenn ihm in aller Welt etwas konträr ist, so ist es die zersetzende Kritik. Was er will und spendet, das ist gerade das triumphierende über sie hinaussein, die prangende Unbedenklichkeit. Marktschreier! Gewiss doch. Nimm gleich einmal den Einfall, was ihr so nennt, was ihr seit 100 oder 200 Jahren so nennt. Denn früher gab's die Kategorie ja gar nicht. So wenig wie musikalisches Eigentumsrecht und all das. Der Einfall also, eine Sache von 3-4 Takten, nicht wahr? Mehr nicht. Alles Übrige ist Elaboration, ist Sitzfleisch, oder nicht? Gut, nun sind wir aber Experte-Kenner der Literatur und merken, dass der Einfall nicht neu ist, dass er gar zu sehr an etwas erinnert, was schon bei Rimsky-Korsakow oder bei Brahms vorkommt. Was tun? Man ändert ihn eben. Aber ein geänderter Einfall, ist das überhaupt noch ein Einfall? Nimm Beethovens Skizzenbücher. Da bleibt keine thematische Konzeption, wie Gott sie gab. Er modelt sie um und schreibt hinzu, Meilleur. Geringes Vertrauen in Gottes Eingebung, geringer Respekt davor, drückt sich aus in diesem immer noch keineswegs enthusiastischen Meilleur. Eine wahrhaft beglückende, entrückende, zweifellose und gläubige Inspiration. Eine Inspiration, bei der es keine Wahl, kein Bessern und Basteln gibt, bei der alles als seliges Diktat empfangen wird. Der Schritt stockt und stürzt, sublime Schauer den Heimgesuchten vom Scheitel zu den Fußspitzen überrieseln, ein Tränenstrom des Glücks ihm aus den Augen bricht. Die ist nicht mit Gott, der dem Verstande zu viel zu tun übrig lässt, die ist nur mit dem Teufel, dem wahren Herrn des Enthusiasmus, möglich. Mit dem Kerl vor mir war unterdes, Weilinger weiß, was anderes vorgegangen. Sah ich recht hin, kam er mir verschieden vor gegen früher. Saß da nicht länger als Ludewig und Mannsluder, sondern hat einen weißen Kragen um und einen Schleifenschlips. Auf der gebogenen Nase eine Brille mit Hornrahmen, hinter der feuchtdunkle, etwas gerötete Augen schimmern. Eine Mischung von Schärfe und Weichheit, das Gesicht. Die Nase scharf, die Lippen scharf, aber weich das Kinn, mit einem Grübchen darin, ein Grübchen in der Wange noch obendrein. Bleich und gewölbt die Stirn, aus der das Haar wohlerhöhend zurückgeschwunden, aber von der's zu den Seiten dicht, schwarz und wollig dahinstand. Ein Intelligenzler, der über Kunst, über Musik für die gemeinen Zeitungen schreibt. Ein Theoretiker und Kritiker, der selbst komponiert, soweit eben das Denken es ihm erlaubt. Was ist heute die Kunst? Eine Wallfahrt auf Erbsen. Gehört mehr zum Tanz heutzutage als ein Rotpaar Schuh? Und du bist's nicht allein, den der Teufel betrübt. Sieh sie dir an, deine Kollegen, die Mitinauguratoren der neuen Musik. Ich meine die ehrlichen Ernsten, die die Konsequenzen der Lage ziehen. Reden sich und anderen ein, das Langweilige sei interessant geworden, weil das Interessante angefangen hat, langweilig zu werden. Ich musste lachen, denn obschon die Kälte fortfuhr, mir zuzusetzen, muss ich gestehen, dass mir seit seiner Veränderung in seiner Gesellschaft wohler geworden war. Ohnmächtig sind Sie auch. Droht nicht die Produktion auszugehen? Und was an Ernstzunehmendem noch zu Papier kommt, zeugt von Mühsal und Unlust. Äußere gesellschaftliche Gründe? Mangel an Nachfrage? Und wie in der vorliberalen Ära hängt die Möglichkeit der Produktion weithin vom Zufall der Mäzenatengunst ab. Richtig? Aber als Erklärung genügt's nicht. Das Komponieren selbst ist zu schwer geworden. Verzweifelt schwer. Wo Werk sich nicht mehr mit Echtheit verträgt, wie will einer arbeiten? Aber so steht es, mein Freund. Das Meisterwerk, das in sich ruhende Gebilde gehört der traditionellen Kunst an. Die Emanzipierte verneint es. Unmöglich der verminderte Septimakkord. Unmöglich gewisse chromatische Durchgangsnoten. In jedem Takt, den einer zu denken wagt, präsentiert der Stand der Technik sich ihm als Problem. Es kommt dahin, dass seine Kompositionen nur noch die Auflösung technischer Vexierbilder sind. Kunst wird Kritik. Etwas sehr Ehrenhaftes. Wer leugnet's? Er pausierte. Er sah mich mit feuchten, geröteten Augen durch die Brille an, hob mit zarter Bewegung die Hand und strich mit zwei mittleren Fingern sein Haupthaar. Ich sagte, soll ich euren Hohn bewundern? Ich habe nie gezweifelt, dass ihr mir zu sagen wisst, was ich weiß. Eure Art, es vorzubringen, ist recht absichtsvoll. Freund, es geht nicht mehr. Die Kritik des Ornaments, der Konvention und der abstrakten Allgemeinheit sind ein und dasselbe. Was der Kritik verfällt, ist der Scheincharakter des bürgerlichen Kunstwerks, an dem die Musik teilhat, obgleich sie kein Bild macht. Denn der Anspruch, das Allgemeine als im Besonderen harmonisch enthalten zu denken, dementiert sich selbst. Es ist geschehen um die vorweg und verpflichtend geltenden Konventionen, die die Freiheit des Spiels gewährleisten. Man könnte das Spiel potenzieren, indem man mit Formen spielte, aus denen, wie man weiß, das Leben geschwunden ist. Ich weiß, die Parodie. Ach, wenn sie nicht gar so trübselig wäre in ihrem aristokratischen Nihilismus. Würdest du dir viel Glück und Größe von solchen Schlichen versprechen? Nein. Warum aber unwirsch? Ja, eine hochtheologische Angelegenheit, die Musik. Wie die Sünde es ist. Wie ich es bin. Die Leidenschaft des Christen da für die Musik ist wahre Passion. Erkenntnis und Verfallenheit ist in einem. Wahre Leidenschaft gibt es nur im Ambiguosen und als Ironie. Nein, musikalisch bin ich schon. Lass das gut sein. Deine Neigung, Freund, das Subjektive, das reine Erlebnis als unwert zu verdächtigen, ist wahrhaft spießbürgerlich und überwindenswert. Du siehst mich, also bin ich dir. Lohnt es zu fragen, ob ich wirklich bin? Ist wirklich nicht, was wirkt, und Wahrheit nicht Erlebnis und Gefühl? Was dich erhöht, was dein Gefühl von Kraft und Macht und Herrschaft vermehrt, zum Teufel, das ist die Wahrheit. Und wer es unterm tugendlichen Winkel gesehen, 10-mal eine Lüge. Das will ich meinen, dass eine Unwahrheit von kraftsteigernder Beschaffenheit es aufnimmt mit jeder unersprießlich tugendhaften Wahrheit. Und ich will's meinen, dass schöpferische, geniespendende Krankheit, die hoch zu Ross die Hindernisse nimmt, 1000-mal dem Leben lieber ist als die zu Fuße latschende Gesundheit. Nie habe ich etwas Dümmeres gehört, als dass von Krankem nur Krankes kommen könne. Das Leben ist nicht heikel, und von Moral weiß es einen Dreck. Es ergreift das kühne Krankheitserzeugnis, verspeist, verdaut es. Und wie es sich seiner nur annimmt, so ist's Gesundheit. Das sagt dir der unverballhornte Samael. Er garantiert dir nicht nur, dass gegen das Ende deiner Stundglasjahre das Gefühl deiner Macht und Herrlichkeit die Schmerzen der kleinen Seejungfrau mehr und mehr überwiegen und schließlich zu triumphalstem Wohlsein, zum enthusiastischen Gesundheitsaffekt, zum Wandel eines Gottes sich steigern soll. Verstehst du? Nicht genug, dass du die lähmenden Schwierigkeiten der Zeit durchbrechen wirst. Die Zeit selber, die Kulturepoche, will sagen, die Epoche der Kultur und ihres Kultus, wirst du durchbrechen und dich der Barbarei erdreisten. Dies zweimal ist, weil sie nach der Humanität, nach der erdenklichsten Wurzelbehandlung und bürgerlichen Verfeinerung kommt. Glaube mir. Sogar auf Theologie versteht sie sich besser als eine vom Kultus abgefallene Kultur, die auch im Religiösen nur eben Kultur sah, nur Humanität, nicht den Exzess. Das Paradox, die mystische Leidenschaft, die völlig unbürgerliche Aventüre. Ich hoffe doch, du wunderst dich nicht, dass dir St. Velten vom Religiösen spricht. Der liberale Theolog doch nicht. Bin ich doch nachgerade der Einzige, der's konserviert. Seit die Kultur vom Kultus abgefallen ist und aus sich selber einen gemacht hat, ist sie denn auch nichts anderes mehr als ein Abfall. Und alle Welt ist ihrer nach bloßen 500 Jahren so müd und satt, als wenn sie's salva venia mit eisernen Kochkesseln gefressen hätte. Es war hier, dass ich gewahr ward, es sah wieder anders aus mit dem Kerl vor mir im Sofa. Er schien der bebrillte Musikintelligenzler nicht mehr. Ein geteiltes Bärtchen am Kinn ging ihm beim Reden auf und ab, und überm offenen Munde, drin kleine scharfe Zähne sich sehen ließen, stand ihm das spitzgedrehte Schnurrbärtchen strack dahin. Musste ich doch lachen in meiner Frostvermummung, ob seiner Metamorphose ins Altvertraute. Ganz ergebener Diener. Ganz ergebener Diener, sag ich. Recht artig find ich's von euch, dass ihr mir hier im Saal ein Privatissimum lest. Wie's jetzt so die Mimikrie mit euch gemacht hat, hoffe ich euch bereit zu finden, meine Wissbegier zu kühlen, indem ihr mir nicht nur von Dingen lest, die ich schon aus mir selber weiß, sondern von solchen einmal, die ich erst wissen möchte. Ihr habt aber nicht gelesen vom Ende, von dem, was nachher kommt, der ewigen Tilgung. Danach geht meine Neugier. Soll ich beim Geschäft den Preis nicht kennen, nach Kreuz und Münz? Steht Rede, wie lebt sich's in Klepperlins Haus? Und der Pernicius, der Confutatio willst du Wissenschaft? Will dir aber die Auskunft nicht weigern. Nur eigentlich kann man überhaupt und ganz und gar nicht davon reden. Das ist die geheime Lust und Sicherheit der Höllen, dass sie nicht denunzierbar, dass sie vor der Sprache geborgen ist, dass sie eben nur ist, aber nicht in die Zeitung kommen, nicht publik werden, durch kein Wort zu kritisieren in Kenntnis gebracht werden kann, wofür eben die Wörter unterirdisch, Keller, dicke Mauern, Lautlosigkeit, Vergessenheit, Rettungslosigkeit, die schwachen Symbole sind. Mit Symbolis, mein Guter, muss man sich durchaus begnügen, wenn man von der Höllen spricht. Denn dort hört alles auf. Nicht nur das anzeigende Wort, sondern überhaupt alles. Kurz, weil es unglaublich ist, unglaublich, zum Kreide weiß werden, unglaublich, dass hier alles aufhört, jedes Erbarmen, jede Gnade, jede Schonung, jede letzte Spur von Rücksicht auf den beschwörend ungläubigen Einwand, das könnt und könnt ihr doch mit einer Seele nicht tun, es wird getan. Es geschieht. und zwar ohne vom Worte zur Rechenschaft gezogen zu werden. Im schalldichten Keller, tief unter Gottes Gehör, und zwar in Ewigkeit. Nein, es ist schlecht davon reden. Es liegt abseits und außerhalb der Sprache, weshalb sie sich aus Not mit dem Futurum behilft, wie es ja heißt. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Richtig ist, dass es in der Schalldichtigkeit recht laut, maßlos und bei weitem das Ohr überfüllend laut sein wird, von Gilfen und Girren, Heulen, Stöhnen, Brüllen, Gurgeln, Kreischen, Zetern, Grießkramen, Betteln und Folterjubel, so dass keiner sein eigenes Singen vernehmen wird, weil es in dem Allgemeinen erstickt, dem dichten, dicken Höllengejauchz und Schandgetriller, entlockt von der ewigen Zufügung des Unglaublichen und Unverantwortlichen. Nicht zu vergessen das ungeheure Ächzen der Wollust, das sich hineinmischt. Denn eine unendliche Qual, der kein Versagen des Erleidens, kein Kollaps, keine Ohnmacht als Grenze gesetzt ist, artet stattdessen in Schandvergnügen aus, weshalb solche, die einige intuitive Kunde haben, ja auch von der Wollust der Hölle sprechen. Damit aber hängt das Element des Hohnes und der extremen Schmach zusammen, das sich mit der Marter verbindet. Denn diese Höllenwonne kommt einer grunderbärmlichen Verhöhnung des maßlosen Erleidens gleich und ist von schnödem Fingergezeig und wieherndem Gelächter begleitet. Daher die Lehre, dass die Verdammten zur Qual auch noch den Spott und die Schande haben. Ja, dass die Hölle als eine ungeheuerliche Verbindung von völlig unerträglichem, dennoch aber ewig auszustehenden Leiden und Verspottung zu definieren ist. Ein Teil ihrer Qual und Schandlust besteht darin, über die äußerst schmutzigsten nachzudenken. Bemerkt gefälligst, dass ihr mir eigentlich nur über die Effekte der Höllen, über die Art der Leiden gelesen habt, nicht aber über das, was nun die Verdammten dort zu erwarten haben. Deine Neugier ist knabenhaft und indiskret. Und du trachtest danach, dir die Atricio Cordis, die Herzensangst vor dem Dortigen zuzuziehen, von der du wohl gehört haben magst, dass durch sie der Mensch die sogenannte Seligkeit erlangen könne. Lass dir sagen, dass das eine völlig veraltete Theologie ist. Die Attritionslehre ist überholt. Erwiesen ist die Contritio, die eigentliche und wahre protestantische Zerknirschung über die Sünde, die innere religiöse Umkehr bedeutet. Und ob du deren fähig bist, das frage dich selbst. Dein Stolz wird die Antwort nicht schuldig bleiben. Je länger, je weniger wirst du fähig und willens sein, dich zur Contritio herbeizulassen, sintemal das extravagante Dasein, das du führen wirst, eine große Verwöhnung ist, aus der man nicht, mir nichts, dir nichts, ins mittelmäßig Heilsame zurückfindet. Darum, zu deiner Beruhigung sei es gesagt, sie ist im Grunde nur eine Fortsetzung des extravaganten Daseins. Um es in zwei Worten zu sagen, ihr Wesen oder wenn du willst, ihre Pointe ist, dass sie ihren Insassen nur die Wahl lässt zwischen extremer Kälte und einer Glut, die den Granit zum Schmelzen bringen könnte. Zwischen diesen beiden Zuständen flüchten sie brüllend hin und her, denn in dem einen erscheint der andere immer als himmlisches Labsal, ist aber sofort und in des Wortes höllischster Bedeutung unerträglich. Das Extreme daran muss dir gefallen. Es gefällt mir. Unterdessen stellt ihr dabei nicht in Rechnung, dass es eine stolze Zerknirschung gibt. Die Zerknirschung Kains, der der festen Meinung war, seine Sünde sei größer, als dass sie ihm je verziehen werden möchte. Die Contritio als völliger Unglaube an die Möglichkeit der Gnade, als die felsenfeste Überzeugung des Sünders, er habe es zu grob gemacht und selbst die unendliche Güte reiche nicht aus, seine Sünde zu verzeihen. Erst das ist die wahre Zerknirschung. Und ich mache euch darauf aufmerksam, dass sie der Erlösung am allernächsten, für die Güte am allerunwiderstehlichsten ist. Ihr werdet zugeben, dass der alltäglich mäßige Sünder der Gnade nur mäßig interessant sein kann. In seinem Fall hat der Gnadenakt wenig Impetus. Er ist nur eine matte Betätigung. Die Mittelmäßigkeit führt überhaupt kein theologisches Leben. Eine Sündhaftigkeit, So heillos, dass sie ihren Mann von Grund aus am Heile verzweifeln lässt, ist der wahrhaft theologische Weg zum Heil. Schlaukopf, wahrlich ingeniös. Und nun will ich dir sagen, dass genau Köpfe von deiner Art die Population der Hölle bilden. Wir litten längst Raummangel, wenn Hinz und Kunz hineinkämen. Aber dein theologischer Typ, so ein abgefeimter Erzvogel, der auf die Spekulation spekuliert, weil er das Spekulieren schon von Vaters Seite im Blut hat, das müsste mit Kräutern zugehen, wenn der nicht des Teufels wäre. Wie er das sagt, und schon etwas vorher, wandelt der Kerl sich wieder, wie Wolken tun, und weiß es nach seiner Angabe gar nicht. Sitzt nicht mehr auf der Armrolle des Kanapees vor mir im Saal, sondern wieder im Eck, als das Mannsluder, der käsige Ludewig in der Kappe, mit roten Augen. Dass wir zum Ende und zum Beschluss kommen, wird dir genehm sein. Habe dir viel Zeit und Weile gewidmet, das Ding mit dir durchzureden. Verhoffentlich erkennst du's an. Bist aber auch ein attraktiver Fall. Was bekenne ich frei? Von früh an hatten wir ein Auge auf dich, auf deinen geschwinden, hoffärtigen Kopf, dein trefflich Ingenium und Memoriam. So richteten wir es dir mit Fleiß, dass du uns in die Arme liefst. Will sagen, meiner Kleinen, der Esmeralda. Und dass du dir es holtest, die Illumination, das Aphrodisiakum des Hirns, nachdem es dich mit Leib und Seel und Geist sogar verzweifelt verlangte. Kurzum, wir sind im Vertrage und im Geschäft. Mit deinem Blut hast du es bezeugt und dich gegen uns versprochen und bist auf uns getauft. Dieser mein Besuch gilt nur der Konfirmation. Zeit hast du von uns genommen, geniale Zeit, hochtragende Zeit. Volle 24 Jahre ab dato recessi, die setzen wir dir zum Ziel. Sind hier rum, so sollst du geholt sein. Herr, wiederum wollen wir dir unterweilen, in allem untertänig und gehorsam sein. Und dir soll die Hölle formen, wenn du nur absagst allen, die da leben, allem himmlischen Heer und allen Menschen. Denn das muss sein. Wie? Das ist neu. Was will die Klausel sagen? Du darfst nicht lieben. Nicht lieben? Armer Teufel, Liebe! Will der Teufel die Lust prohibieren? Das Bündnis, worin wir nach deiner Behauptung stehen, hat ja selbst mit Liebe zu tun, du Dummkopf. Aber man sagt ja, Werk habe selbst mit Liebe zu tun. Du, Remi, sei versichert, dass deine psychologischen Finden bei mir nicht besser verfangen als die theologischen. Psychologie, das Gotterbarm, hältst du es doch mit der? Das ist ja schlechtes bürgerliches 19. Jahrhundert. Wir leben in Zeiten hinein, mein Lieber, die nicht schikaniert sein wollen von Psychologie. Dies beiseite. Liebe ist dir verboten, insofern sie wärmt. Dein Leben soll kalt sein. Darum darfst du keinen Menschen lieben. Eine Gesamterkältung deines Lebens und deines Verhältnisses zu den Menschen liegt ja in der Natur der Dinge. Vielmehr, sie liegt bereits in deiner Natur. Wir auferlegen dir beileibe nichts Neues. Ist etwa die Kälte bei dir nicht vorgebildet? So gut wie das väterliche Hauptweh, aus dem die Schmerzen der kleinen Seejungfrau werden sollen? Kalt wollen wir dich, dass kaum die Flammen der Produktion heiß genug sein sollen, dich darin zu wärmen. In sie wirst du flüchten, aus deiner Lebenskälte. Und aus dem Brande zurück ins Eis. Es ist das extravagante Dasein, das einzige, das einem stolzen Sinn genügt. Dein Hochmut wird es wahrlich nie mit einem Lauen vertauschen wollen. Schlägst du mir's da? Ich vergaß mein Selbst vor wildem Degout. Es war wie Ohnmacht. Und dann hört ich Schildknapps Stimme, der in der Sofaecke saß, gemächlich zu mir sagen: Natürlich haben Sie nichts versäumt. Natürlich haben Sie nichts versäumt. Nur Giornali und zwei Billards. Saß ich doch im Sommeranzug bei meiner Lampe, auf den Knien das Buch des Christen. Ist nicht anders. Muss in meiner Empörung das Luder verjagt und meine Hüllen ins Nebenzimmer zurückgetragen haben, bevor der Gefährte kam. Muss in meiner Empörung das Luder verjagt und meine Hüllen ins Nebenzimmer zurückgetragen haben, bevor der Gefährte kam. Adrians Niederschrift, das Zwiegespräch, dies Gespräch also irgendeiner erleichternden Redaktion zu unterwerfen, konnte keine Rücksicht auf die ermüdbare Rezeptionsfähigkeit des Publikums mich bewegen. Wie sonderbar das klingen möge, ein Kapitel, das ich nur zu kopieren hatte, ist nicht schneller von der so manches Mal zitternden Hand gegangen als irgendein früheres eigener Komposition. Ein sinn- und gedankenvolles Abschreiben ist in der Tat eine ebenso intense und zeitverzehrende Beschäftigung wie das Niederlegen eigener Gedanken. Möge der Leser meine Pedanterie belächeln, aber ich halte es für richtig, ihn wissen zu lassen, dass, seit ich diese Aufzeichnungen begann, schon fast ein Jahr ins Land gegangen und über der Abfassung der jüngsten Kapitel der April 1944 herangekommen ist. Selbstverständlich meine ich mit diesem Datum dasjenige, unter dem ich selbst mit meiner Tätigkeit stehe, nicht das, bis zu welchem meine Erzählung fortgeschritten ist, und das ja auf den Herbst 1912, 22 Monate vor Ausbruch des vorigen Krieges, lautet, als Adrian mit Rüdiger Schildknapp von Palestrina nach München zurückkehrte und für seinen Teil zunächst in der Schwabinger Fremdenpension Gisella Wohnung nahm. Ich weiß nicht, warum diese doppelte Zeitrechnung meine Aufmerksamkeit fesselt und weshalb es mich drängt, auf sie hinzuweisen. Die persönliche und die sachliche, die Zeit, in der der Erzähler sich fortbewegt und die, in welcher das Erzählte sich abspielt. Es ist dies eine ganz eigentümliche Verschränkung der Zeitläufe, dazu bestimmt übrigens, sich noch mit einem Dritten zu verbinden, nämlich der Zeit, die eines Tages der Leser sich zur geneigten Rezeption des Mitgeteilten nehmen wird, so dass dieser es also mit einer dreifachen Zeitordnung zu tun hat, seiner eigenen, derjenigen des Chronisten und der historischen. Bemerkenswert bleibt mir, dass Adrian überhaupt keinen Versuch machte, in der Stadt eine Dauerwohnung aufzutreiben. Seine Entschlüsse schienen seit langem stillschweigend festgestanden zu haben, und zwar so, dass er auch nicht erst eine vorläufige Fahrt nach Pfeifering bei Waldshut zur Rekognoszierung und Abrede unternahm, sondern sie durch ein bloßes Telefongespräch, noch dazu ein ganz bündiges, ersetzte. Er rief aus der Schwabinger Pension Gisella die Schweigestills an. Adrian Leverkühn. Ich bin einer der beiden Radfahrer, die vor längerem mit Ihnen Haus und Hof haben inspizieren dürfen. Der Schriftsteller oder der Musiker? Der Musiker. Ich frage an, ob Sie mir ein Schlafzimmer im Oberstock und als Tagesaufenthalt die Abtsstube im Erdgeschoss überlassen wollen. Wir sind keine Gewohnheitsvermieter von Erwerbswegen, sondern nehmen nur gelegentlich von Fall zu Fall Mieter und Kostgänger auf. Das haben die Herren ja damals gleich aus meinen Mitteilungen entnehmen können. Recht still und einförmig ist es bei uns. Auch primitiv, was die Bequemlichkeiten angeht. Kein Badezimmer, kein WC, sondern was Bäuerliches außer dem Hause. Ich komme für die Dauer. Und überlegt ist die Sache seit Jahr und Tag. Die Lebensform, die mich erwartet, ist innerlich geprüft, gut befunden und angenommen. Zu welchem Preise würden Sie mir die Zimmer überlassen können? 120 Mark monatlich. Mit dem Preis bin ich einverstanden. Die Auswahl des Schlafzimmers droben lasse ich Ihre Sache sein und freue mich auf die Abtsstube. In 3 Tagen will ich einziehen. Und so geschah es. Mit seinem niemals schweren Gepäck, zu dem eine die Partitur bergende Aktenmappe und die Gummiwanne gehörten, die ihm schon in Italien das Bad ersetzt hatte, fuhr er vom Starnberger Bahnhof in einem der Personenzüge, die nicht nur in Waldshut, sondern 10 Minuten später auch in Pfeifferring halten, an sein Ziel, indem er 2 Kisten mit Büchern und Utensilien der Fracht überließ. Es ging der Oktober zu Ende, das Wetter noch trocken, war rau schon und düster. Die Blätter fielen. Frau Schweigestill stand mit Clementine, ihrer Tochter, einem braunäugigen Landmädchen in züchtig bäuerlicher Tracht, vor dem Haustor mit dem geistlichen Wappen. Meine Begrüßungsworte gingen unter in dem Gebell von unserem Kasperl. Und der Herr Dr. Leverkühn, nachdem er eine Weile lächelnd zu Suso hinübergesehen, ging zu ihm heran. Suso! Suso! Sagte er, ohne die Stimme zu erheben, mit einer gewissen erstaunt mahnenden Betonung. Und siehe, wohl rein unter dem Einfluss des beschwichtigend summenden Lautes, kam fast ohne Übergang das Tier zur Ruhe und ließ es zu, dass der Beschwörer die Hand ausstreckte und sanft seine von alten Beißereien narbige Schädeldecke streichelte, wobei es mit seinen gelben Augen in tiefem Ernst zu ihm emporblickte. Mut haben's, Respekt. Die meisten Leute haben Angst vor dem Viech. Und wenn es sich anstellt wie eben, kann man's auch keinem verdenken. Ja, ja. Zwischen ihr und Adrian wurden damals im Stehen und Umhergehen Abmachungen getroffen, die, unerwartet vielleicht für beide, auf 18 Jahre sein äußeres Leben ordnen sollten. Es war Neugier, es war aber auch die Anziehungskraft, die meines Freundes kühl verschlossene, ja in Hochmut scheue Person auf so manchen ausübte, dass bald auch dieser oder jener Besuch aus der Stadt sich in seinem Refugium einfand. Natürlich war Schildknapp der Erste. Ich bin herübergekommen, um zu sehen, wie du es an der gemeinsam ausfindig gemachten Stätte treibst. Zink und Spengler sprachen zu Rade vor. Lächelnd plauderte Spengler in der Art jener ästhetischen Kulturepoche, die heute so tief versunken scheint, von künstlerischen Vorkommnissen, literarischen und bibliophilen Erscheinungen, referierte Münchener Stadtklatsch. Adrianen sagte er gescheite Artigkeiten über die Brentano-Gesänge, die er gekauft und am Piano studiert hatte. Die Beschäftigung mit diesen Liedern bedeutet eine entschiedene und fast gefährliche Verwöhnung. Nicht leicht will einem etwas anderes von der Gattung danach noch gefallen. Die Verwöhnung betrifft ja zuerst den hochbedürftigen Künstler selbst und kann ihm gefährlich werden. Denn mit jedem zurückgelegten Werk macht er sich das Leben schwerer und endlich doch wohl unmöglich. Da die Selbstverwöhnung durch das Außergewöhnliche und an allem anderen den Geschmack verderbende ihn zuletzt in die Disintegration, ins Unmachbare, nicht mehr zu bewerkstelligende treiben muss. Das Problem für den Hochbegabten ist, wie er sich, trotz der immer fortschreitenden Verwöhnung und um sich greifenden Ekeligkeit, immer doch noch im Machbaren hält. So gescheit war Spengler. Nach diesem kamen Jeanette Scheuerl und Rudi Schwertfeger zum Tee, um zu sehen, wie Adrian wohnte. Jeanette spielte dann Mozart auf dem Tafelklavier im Schweigestillschen Bauernsalon und Rudi Schwertfeger pfiff dazu mit einer bis zur Lächerlichkeit erfreulichen Kunstfertigkeit. Dies also waren Adrians erste Gäste in Pfeifferring. Und bald denn nun auch kam ich selbst. Zu Ostern 1913 hatte ich meine Anstellung am Freisinger Gymnasium erreicht, wobei mir das katholische Bekenntnis meiner Familie zustatten gekommen war. Ich verließ Kaisersaschern und siedelte mit Weib und Kind an den Strand der Isar über, an diesen würdigen Ort und viel hundertjährigen Bischofssitz, wo ich in bequemem Kontakt mit der Hauptstadt und also auch mit meinem Freunde, einige Kriegsmonate ausgenommen, mein Leben verbracht und der Tragödie des Seinen in liebender Erschütterung beigewohnt habe. Fagottist Griepenkerl hat mit der Abschrift der Partitur von Love's Labour's Lost sehr Anerkennenswertes geleistet. Ziemlich die ersten Worte, die Adrian beim Wiedersehen zu mir sprach, galten der fast vollkommenen Fehlerlosigkeit der Kopie und seiner Freude daran. Auch zeigt er mir einen Brief des Kopisten. Ich kann nicht sagen, wie das Werk mich durch seine Kühnheit, die Neuheit seiner Ideen in Atem hält. Es ist herausfordernd mit den Modernen, den freien und überfreien, rebellischen, auch die tonale Bindung verschmähenden Partien des Werks. Doch kommt es auch zu einer erstarrenden, mehr denkerischen als künstlerischen Spekulation in Noten, einem musikalisch kaum noch wirksamen Tönemosaik, das eher zum Lesen als zum Hören bestimmt scheint. Wenn ich vom Hören höre. Nach meiner Meinung genügt es völlig, wenn etwas einmal gehört worden ist, nämlich als der Komponist es erdachte. Als ob die Leute je hörten, was da gehört worden ist. Komponieren heißt, einen Engelschor dem Zapfenstößerorchester zur Exekution auftragen. Übrigens halte ich die Chöre der Engel für äußerst spekulativ. Dass Wendel Kretschmar die Partitur zu lesen bekomme, daran war ihm gelegen. Er sandte sie ihm nach Lübeck, wo der Stotterer noch amtierte, und dieser brachte die Oper dort tatsächlich ein Jahr später, schon nach Kriegsausbruch, in einer deutschen Bearbeitung, an der ich nicht unbeteiligt war, zur Aufführung. Mit dem Erfolg, dass während der Vorstellung 2/3 des Publikums das Theater verließen. Ganz so, wie es 6 Jahre zuvor in München bei der Premiere von Debussys »Pelléas und Mélisande« sich ereignet haben soll. Nur im libyschen Börsenkurier sprach ein alter, seither zweifellos längst verstorbener Musikprofessor namens Jimmertal. Diese Ablehnung kommt einem Justizirrtum gleich, den die Zeit richtigstellen wird. Die Oper ist ein zukunftshaltiges Werk, voll tiefer Musik, deren Autor wohl ein Spötter, dabei aber ein gottgeistiger Mensch ist. Adrian war zu der Zeit, als ich nach Freising kam, mit der Komposition einiger Lieder und Gesänge beschäftigt, deutscher und fremdsprachiger. Erstens war er auf William Blake zurückgekommen. But an honest joy does itself destroy for a harlot coy. Es sind herrliche Stücke, Adrian. Ich habe oft sagen hören, ein Gedicht dürfe nicht zu gut sein, um ein gutes Lied abzugeben. Die Musik sei viel besser daran, bei der Aufgabe das Mäßige zu vergolden. So glänzt virtuose Schauspielkunst am hellsten in schlechten Stücken. Aber Adrians Verhältnis zur Kunst war zu stolz und kritisch, als dass er Lust gehabt hätte, sein Licht in der Finsternis leuchten zu lassen. Ich habe mir Klopstocks Ode »Die Frühlingsfeier« vorgenommen. Daraus entstand der berühmte Gesang vom »Tropfen am Eimer«, den Leverkühn mit wenigen textlichen Kürzungen für Bariton, Orgel und Streichorchester komponiert hatte. Ein erschütterndes Stück Werk, das während des Ersten Deutschen Weltkrieges und einige Jahre nach ihm an mehreren deutschen Musikzentren und auch in der Schweiz unter der enthusiastischen Zustimmung einer Minorität und freilich natürlich auch hämisch-banausischem Widerspruch, durch mutige und der neuen Musik freundliche Dirigenten zur Aufführung gelangt ist und sehr dazu beigetragen hat, dass spätestens in den 20er Jahren eine Aura esoterischen Ruhms sich um den Namen meines Freundes zu breiten begann. So tief ich bewegt, wenn auch nicht eigentlich überrascht war von diesem Ausbruch religiösen Gefühls, so habe ich doch damals das Werk nicht nach seinem wahren seelischen Sinn, nicht nach seiner geheimsten Not und Absicht, nach seiner Angst, die im Preisen Gnade sucht, verstanden? Kannte ich denn das Dokument, das nun auch der Leser kennt? Die Niederschrift des Zwiegesprächs im steinernen Saal? Erst später habe ich die Komposition der Frühlingsfeier als das werbende Sühneopfer an Gott verstehen gelernt, dass es war. Als ein Werk der Atricio Cordis, geschaffen, wie ich schaudernd vermute, unter den Drohungen jenes auf seinem Schein bestehenden Besuchers. Lange habe ich die persönlichen und geistigen Hintergründe dieser auf Klopstocks Gedicht fußenden Produktion nicht verstanden. Ich hätte sie in Verbindung bringen sollen mit den aufregenden Bereicherungen seines Wissens von der Natur und vom Kosmos, mit denen er mich sehr an seinen Vater und dessen sinnige Manier erinnerte, die Elemente zu spekulieren. Er stürzte sich in das Unermessliche, das die astrophysische Wissenschaft zu messen sucht, zu denen der Menschengeist gar kein Verhältnis mehr hat und die sich im Theoretischen und Abstrakten, im völlig Unsinnlichen, um nicht zu sagen Unsinnigen, verlieren. Doch das Erste waren die Wunder der Meerestiefe, die Tollheiten des Lebens dort unten, wohin kein Sonnenstrahl dringt, wovon Adrian mir erzählte. Ich habe mir die natürlichen Phantastereien des Abgrundes in der Gegend der Bermuda-Inseln, einige Seemeilen östlich von St. George, von einem Begleiter zeigen lassen, einen amerikanischen Gelehrten namens Caper Kelsey. Ich erinnere mich dieser Unterhaltung sehr lebhaft. Ich genoss sie an einem Wochenende, das ich in Pfeifering verbrachte. Dort saßen wir in der Abtsstube bei einem irdenen Halbliter Krug Bier und rauchten leichte, gute Zechbauerzigarren. Es war um die Stunde, wo Suso, der Hund Kasperl also, schon von der Kette los war und frei um den Hof strich. Da also gefiel Adrian sich in dem Scherz, mir höchst anschaulich vorzuerzählen, wie er mit Mr. Caper Kelsey eine kugelförmige Tauchergondel von nur 1,20 Meter Innendurchmesser bestiegen habe, ungefähr so ausgerüstet wie ein Stratosphärenballon, und sich mit ihm darin durch den Kran des Begleitschiffes in das hier ungeheuer tiefe Meer habe versenken lassen. Unsere Lage im engen Inneren der 2 Tonnen schweren Hohlkugel war nichts weniger als bequem. Dafür war die Tauchergondel, durchaus wasserdicht gebaut, einem gewaltigen Druck gewachsen und mit einem ergiebigen Sauerstoffvorrat, Telefon, Starkstrom, Scheinwerfern und Quarzfenstern zur Ausschau nach allen Seiten versehen. Es war ein seltsamer, das Herz ein wenig stocken machender Augenblick, als ich morgens um 9 Uhr die 400 Pfund schwere Panzertür hinter uns schloss und wir vom Schiffe herabgeschwebt und dann ins Element getaucht sind. Anfangs hat das kristallklare, von der Sonne durchleuchtete Wasser uns umgeben. Aber diese Erhellung des Innern durch das obere Licht reicht nur etwa 57 Meter hinab. Dann hört alles auf. Vielmehr eine neue, bezuglose und nicht mehr heimatliche Welt beginnt. Allmählich hatte das Wasser eine graue Farbe angenommen. Dann freilich, und zwar lange schon bevor der Tiefenanzeiger auf 750, auf 765 Meter wies, herrschte vollkommene Schwärze ringsum. Die von keinem schwächsten Sonnenstrahl seit Ewigkeiten erlangte Finsternis des interstellaren Raumes. Die ewig stille und jungfräuliche Nacht, welche es sich nun gefallen lassen musste, von einem aus der Oberwelt mitgebrachten gewaltsamen Kunstlicht nicht kosmischer Herkunft durchhellt und durchsichtet zu werden. Adrian sprach von dem Erkenntniskitzel, den es bereitete, das Unerschaute, nicht zu Erschauende, des Geschautwerdens nicht sich Versehende, dem Blicke bloßzustellen. Das damit verbundene Gefühl der Indiskretion, ja der Sündhaftigkeit, wurde nicht ganz beschwichtigt und ausgeglichen durch das Pathos der Wissenschaft, der erlaubt sein muss, so weit vorzudringen, wie es ihrem Witz eben gegeben ist. Allzu deutlich ist, dass die unglaublichen, teils grausigen, teils lächerlichen Exzentrizitäten, die Natur und Leben sich hier geleistet, Formen und Physiognomien, die mit den Oberirdischen kaum noch Verwandtschaft zu haben und einem anderen Planeten anzugehören scheinen, das Produkt der Verstecktheit, des Pochens auf das Gehülltsein in ewiges Dunkel sind. Die volkstümliche Neugier, mit der die abstrusen Kreaturen des Abgrundes unsere Senkglocke hier unten umdrängt hatten, war unbeschreiblich. Und unbeschreiblich was da in verwirrtem Flitzen an tollen Geheimfratzen des Organischen, an räuberischen Mäulern, schamlosen Gebissen, Teleskopaugen, an Papierbootfischen, Silberbeilen mit aufwärts gerichteten Glotzern, Kiel- und Flossenfüßern bis 2 Meter lang vor den Fenstern der Gondel vorüberhuschte. Übrigens mag es wohl sein, dass alle diese Natives der Tiefen den zu ihnen niedergestiegenen, scheinwerfenden Gast als eine überdimensionierte Abart ihrer selbst betrachteten. Denn die meisten von ihnen konnten auch, was er konnte, nämlich aus eigenen Kräften leuchten. Denn weithin war das Meeresdunkel von kreisenden und dahinschießenden Irrlichtern illuminiert, dem Selbstleuchten der Fische. Einige größere strahlten tatsächlich ein so intensives Weißlicht vor sich hin, dass unsere Augen davon geblendet gewesen sind. Ich bedauere, dass nicht daran zu denken war, einige dieser Larven der Tiefe, die allerunbekanntesten wenigstens, zu fangen und nach oben zu bringen und vor dem ungeheuren Atmosphärendruck zu bewahren, den sie gewohnt und dem sie angepasst sind. Sie müssen bei nachlassendem Druck notwendig zerplatzen. In dieser Weise erzählte Adrian bei der Zigarre ganz in dem Geist, als sei er selber mit niedergefahren und habe dies alles sich zeigen lassen. Eine scherzhafte Form, die er mit nur halbem Lächeln so konsequent durchführte, dass ich nicht umhin konnte, ihn unterm Lachen und Wundern auch ein wenig erstaunt anzusehen. Er kannte wohl meine bis zur Abneigung gehende Interesselosigkeit an den Faxen und Geheimnissen des Natürlichen, an Natur überhaupt, und meine Anhänglichkeit an die Sphäre des sprachlich Humanen. Offenbar war es nicht zuletzt das Wissen darum, das ihn reizte, mir diesen Abend immer weiter mit seinen Erkundungen oder, wie er tat, Erfahrungen in den Gebieten des ungeheuerlich Außermenschlichen zuzusetzen und sich nun dennoch, mich mit sich reißend, in den Ozean der Welten zu stürzen. In dieser Geborgenheit, einer tief inneren Geborgenheit, scheint die Neigung der Natur zum Sphärischen sich durchzusetzen. Und dies war ein dritter Punkt, an den Adrian seine kosmischen Erörterungen knüpfte. Zum Teil kam er auf sie durch die seltsame Erfahrung des Aufenthaltes in einer Hohlkugel, nämlich der Capercailzischen Tiefseegondel, die er einige Stunden mitbewohnt haben wollte. In einer Hohlkugel, so war ich belehrt, leben wir allesamt alle Tage, denn um den galaktischen Raumbezirk, worin uns irgendwo seitab ein winziger Platz zugewiesen ist, steht es so. Er ist ungefähr gestaltet wie eine flache Taschenuhr, das heißt rund und viel weniger dick als umfangreich. Eine nicht unermessliche, aber freilich ungeheure Wirbelscheibe konzentrierter Mengen von Sternen. Diese Scheibe aber gleicht nur dem ebenen Rundplan, der entsteht, wenn man eine Orange in der Mitte durchschneidet. Denn rundum ist sie eingeschlossen von einem Dunstmantel anderer Sterne, den man wieder nicht als unermesslich, aber als ungeheuer in hoher Potenz bezeichnen muss und in dessen Räumen, vorwiegend leeren Räumen, die gegebenen Objekte so verteilt sind, dass die ganze Struktur eine Kugel bildet. Tief im Innern dieser unsinnig geräumigen Hohlkugel also, der Scheibe verdichteten Weltengewimmels zugehörig, befindet sich ganz nebensächlicher, schwer auffindbarer und kaum erwähnenswerter Weise der Fixstern, um den nebst größerer und kleinerer Genossen die Erde und ihr Mündchen spielen. Die Sonne, ein auf seiner Oberfläche 6000 Grad heißer Gasball von mäßigen 1,5 Millionen Kilometern im Durchmesser, ist vom Mittelpunkt des galaktischen Innenplanes ebenso weit entfernt, wie dieser dick ist, nämlich 30.000 Lichtjahre. Ich bekenne, so geartet zu sein, dass mir nichts als ein verzichtendes, aber auch etwas verächtliches Achselzucken übrig bleibt für das unrealisierbar Überimposante. Die Pyramiden sind groß, der Mont Blanc und das Innere des Petersdomes sind groß, wenn man dies Attribut nicht überhaupt lieber der moralischen und geistigen Welt, der Erhabenheit des Herzens und des Gedankens vorbehalten will. Die Daten der kosmischen Schöpfung sind nichts als betäubendes Bombardement unserer Intelligenz mit Zahlen, die so tun, als ob sie mit Maß und Verstand noch irgendetwas zu tun hätten. Es ist in diesem Unwesen nichts, was meinesgleichen als Güte Schönheit, Größe ansprechen könnte. Nie werde ich die Hosianna-Stimmung verstehen, in die gewisse Gemüter durch die sogenannte Weltphysik sich versetzen lassen. Ist überhaupt eine Veranstaltung als Gotteswerk anzusprechen, zu der man ebenso gut »wenn schon« wie »Hosianna« sagen kann? Mir scheint eher das Erste als das Zweite die rechte Antwort zu sein, auf zwei Dutzend Nullen hinter einer Eins oder auch hinter einer Sieben, was schon gleich nichts mehr ausmacht. Und keinerlei Grund kann ich sehen, anbetend vor der Quinquillion in den Staub zu sinken. Aber Adrians Art und Weise, diese Tollheiten zu behandeln, war kalt, lässig, von Belustigung gefärbt über meine unverhohlene Abneigung, dabei aber auch von einer gewissen initiierten Vertrautheit mit diesen Verhältnissen, will sagen, von der fortdauernden Fiktion, als habe er seine Kenntnisse nicht unter der Hand durch Lektüre, sondern durch persönliche Überlieferung, Belehrung, Demonstration, Erfahrung gewonnen. Alles, was mir Caper Kelsey zusichern konnte, war, dass die Summe sämtlicher überhaupt vorhandenen Milchstraßenbildungen in der Größenordnung von 100 Milliarden liege, von denen nur eine geringe Million unseren heutigen Fernrohren erreichbar ist. So Adrian, rauchend und lächelnd. Nun redete ich ihm ins Gewissen. Du musst aber zugeben, dass die Horrendheiten der physikalischen Schöpfung auf keine Weise religiös produktiv sind. Absolut keine. Frömmigkeit, Ehrfurcht, seelischer Anstand, Religiosität sind nur über den Menschen und durch den Menschen, in der Beschränkung auf das irdisch-menschliche möglich. Ihre Frucht sollte, kann und wird das Gefühl für das transzendente Geheimnis des Menschen sein. Von dem stolzen Bewusstsein, dass er kein bloß biologisches Wesen ist, sondern mit einem entscheidenden Teil seines Wesens einer geistigen Welt angehört. Dass ihm das Absolute gegeben ist. Die Gedanken der Wahrheit, der Freiheit, der Gerechtigkeit, dass ihm die Verpflichtung auferlegt ist zur Annäherung an das Vollkommene. In diesem Pathos, dieser Verpflichtung, dieser Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst ist Gott. In 100 Milliarden Milchstraßen kann ich ihn nicht finden. So bist du gegen die Werke und gegen die physische Natur, der Mensch entstammt, und mit ihm sein Geistiges, das sich am Ende auch noch an anderen Orten des Kosmos findet. Die physische Schöpfung ist unstreitig die Voraussetzung für das Moralische, ohne die es keinen Boden hätte. Und vielleicht muss man das Gute die Blüte des Bösen nennen. Une fleur du mal. Dein Homo Dei ist aber vor allem einmal ein Stück scheußlicher Natur. Übrigens ist es amüsant zu sehen, wie sehr dein Humanismus und wohl aller Humanismus zum mittelalterlich-geozentrischen neigt. Mit Notwendigkeit offenbar. Populärerweise hält man den Humanismus für wissenschaftsfreundlich. Aber er kann es nicht sein, denn man kann nicht die Gegenstände der Wissenschaft für Teufelswerk erachten, ohne auch in ihr selbst dergleichen zu sehen. Das ist Mittelalter. Das Mittelalter war geozentrisch und anthropozentrisch. Die Kirche, in der es überlebte, hat sich gegen die astronomischen Erkenntnisse im humanistischen Geist zur Wehr gesetzt, hat sie verteufelt und verboten, zu Ehren des Menschen, hat auf Unwissenheit bestanden, aus Humanität. Du siehst, dein Humanismus ist reines Mittelalter. Seine Sache ist eine Kaisersascherner Kirchturmskosmologie, die zur Astrologie, zur Beachtung des Planetenstandes, der Konstellation und ihrer glücklichen oder verderblichen Ansagen führt. Von astrologischer Konjunktur haben wir schon einmal gesprochen. Es ist lange her. Wir gingen um die Kuhmulde spazieren und es war ein musikalisches Gespräch. Damals hast du die Konstellation verteidigt. Ich verteidige sie auch heute. Astrologische Zeiten wussten sehr viel. Sie wussten oder ahnten Dinge, auf die heute die ausgedehnteste Wissenschaft wieder verfällt. Dass Krankheiten, Seuchen, Epidemien mit dem Sternenstande zu tun haben, war jenen Zeiten eine intuitive Gewissheit. Heute ist man so weit darüber zu debattieren, ob nicht Keime, Bakterien, Organismen, die, sagen wir, eine Influenza-Epidemie auf Erden erregen, von anderen Planeten, Mars, Jupiter oder Venus stammen. Zumal da fast gewiss das Leben selbst und überhaupt seinen Ursprung nicht auf Erden hat, sondern von außen eingewandert ist. Ich habe es aus bester Quelle, dass es von Nachbarsternen stammt. Dein humanistischer Homo Dei, diese Krone des Lebens, ist also mitsamt seiner Verpflichtung aufs Geistige mutmaßlich das Produkt der Sumpfgasfertilität eines Nachbargestirns. Die Blüte des Bösen. Und blühend in Bösheit zumeist. So neckte er mich nicht nur mit meiner wohlwollenden Weltanschauung, sondern auch mit der während dieses Gespräches in grillenhafter Laune immer festgehaltenen Vortäuschung einer gewissen besonderen, persönlichen, direkten Informiertheit seinerseits über die Bewandtnisse von Himmel und Erde. Ich wusste nicht, hätte es mir aber sagen können, dass es mit all dem auf ein Werk hinaus wollte, nämlich auf die kosmische Musik, mit der sich damals nach der Episode der neuen Lieder trug. Es war die erstaunliche einsätzige Symphonie oder Orchesterfantasie, die er während der letzten Monate des Jahres 1913 und der ersten von 1914 ausarbeitete und die den Titel »Die Wunder des Alls« erhielt. Sehr gegen meinen Wunsch und Vorschlag. Ich scheute die Frivolität jener Überschrift. Riet zu dem Namen »Symphonia Cosmologica«. Adrian aber bestand lachend auf der anderen, scheinpathetisch ironischen Benennung. Mit dem Geist der Frühlingsfeier, die doch auch wieder in gewissem Sinn die Vorbereitung dazu bildete, mit dem Geist demütiger Verherrlichung also, hat diese Musik nichts zu tun. Und wenn nicht gewisse persönliche Merkmale der musikalischen Handschrift auf denselben Autor deuteten, sollte man kaum glauben, dass die gleiche Seele beides hervorgebracht. Wesen und Essenz jenes ungefähr 30 Minuten dauernden orchestralen Weltporträts ist der Spott. Ein Spott, der meine im Gespräch behauptete Meinung, dass die Beschäftigung mit dem maßlos Außermenschlichen der Frömmigkeit keine Nahrung gebe, nur zu sehr bestätigt. Eine luziferische Sardonik, ein travestierendes Schalkslob, das nicht nur dem fürchterlichen Uhrwerk des Weltenbaus, sondern auch dem Medium zu gelten scheint, indem es sich malt, ja wiederholt, der Musik, dem Kosmos der Töne und nicht wenig dazu beigetragen hat, dem Künstlertum meines Freundes den Vorwurf einer virtuos antikünstlerischen Gesinnung, der Lästerung, des nihilistischen Frevels zuzuziehen.